gibt kein Wenn und kein Aber, wenn alt wie ich bin. Wie soll's nur weitergehen? Krieg's in den Kopf nicht rein. Gestern glücklich, doch heute so allein. Ich habe dich gesucht, Mensch, hab ich Schwein gehabt. Gefühle täuschen nicht, ich bin total schachmatt. Die Liebe macht mich stark und nicht nur mich allein. Wen es leid, so einsam zu sein. Frei für dich und sonst für niemand. Ich gebe dir das, was du brauchst. Ich hab gesucht und dich gefunden. Frei für dich, Mensch, was bin ich gut drauf? Frei für dich und sonst für niemand. Ich gebe dir das, was du brauchst. Ich hab gesucht und dich gefunden. Frei für dich, Mensch, was bin ich gut drauf? Sonst für niemand, ich gebe dir das, was du brauchst. Ich hab gesucht und dich gefunden. Frei für dich, Mensch, was bin ich gut drauf? Frei für dich, warum immer ich? Frei für dich, warum frag ich dich? Aus dem Kino rausgekommen, hat den Film noch in mir. Doch dann sah ich nur dich. In der U-Bahn bist du neben mir eingestiegen, unsere Augen verglühten in sich. Mein Herz fing an zu flimmern, genauso wie im Film. Ich spürte es ganz fest in mir. Du, ich liebe dich. So wie im Film werd ich dich lieben. So wie im Film immer bei dir sein. So wie im Film.

Dieser Tag ist vorbei und es wird Nacht. Weiß nicht warum, ich bin verloren. Denn ich glaube, du hast mich in der Hand. Denke nur noch an dich, bin neu geboren. Ich hab niemals vorher daran gedacht, dass eine einzige Nacht mich so verändert. Und hast du mal für mich heute keine Zeit? Grab ich mich tief ein. Verstehst du mich? Ich brauche dich. Ich brauch dich ohne Ende. Ti amo, ti amo, für immer und ewig. Ich will dich für mich, was anderes geht nicht. Ti amo, ti amo, gemeinsam erleben. Bei Tag und bei Nacht auf Wolken mal schweben. Himmel und Hölle auf einmal, ein flauer Druck, ganz tief im Magen. Das hab ich, heute bist du mal nicht bei mir. Ich vermisse dich, ich kann dir sagen. Verstehst du mich? Verstehst du mich? Ich brauche dich. Ich brauch dich ohne Ende. Ti amo, ti amo, für immer und ewig. Gemeinsam erleben. Bei Tag und bei Nacht auf Wolken mal schweben. Ti amo, ti amo, für immer und ewig. Ich will nicht für mich, was anderes geht nicht. Ti amo, ti amo, gemeinsam erleben. Bei Tag und bei Nacht auf Wolken mal schweben. Wie es ist, oder sagst du endlich ja? du hast dich entschieden, mein Herz gehört dir, denn das wolltest du ja. Liebe sonst gar nichts ist zwischen uns beiden und nie soll's so werden, wie es früher mal war. Amsterdam, der, die, Liebe und aus Angst. Erscheinst du bist heute sehr allein, Sehnsucht müsste lesbar sein, eine Stimmung ohne Reim. Du trägst ein Bild in deinem Blick, versuchst mit Wort und viel Geschick. Feuer wird nie Streichholz sein, keine Träne, die nicht weint, sieh doch die Zeit, die uns vereint. Deine Liebe tut mir weh, ich gab dir Rosen auch im Schnee. Stark genug und schwach zugleich, begannen wir den Tag zu zweit, jetzt sagst du nur Adieu. Deine Liebe tut mir weh. Bei mir etwas vermisst, bleibe immer Optimist, überleg dir dein Adieu. Wir schenken uns der Harmonie, 9 Jahre Glück, ich danke es dir. Vergesse nicht für Gut und Geld, doch jeder Baum steht, bis er fällt, und jeder Schluss ist ein Beginn. Der Wind von draußen geht vorbei, ein Wort zu wenig, dann verzeih. Dein Wesen war für mich die Welt, da Licht auf das nun Schatten fällt, bin Sieger, der den Preis erhält. Deine Liebe tut mir weh, die Rosen auch im Schnee. Stark genug und schwach zugleich, begannen wir den Tag zu zweit. Jetzt sagst du nur Adieu. Deine Liebe tut mir weh. Sei mal ehrlich und gesteh. Hast du bei mir etwas vermisst? Bleibe immer Optimist. Überleg dir dein Adieu. Als ob mein Herz für mich denkt, der Nacht, ein fernes Licht in der Nacht. Es brannte schon so oft, doch ich hab's nicht gesehen. Da war ein Licht in der Nacht. Das gibt es doch nie wieder für uns. Das kann doch nicht so. Mein Herz ist brennend, nicht mehr allein. Bin wie gefangen und sehe nichts mehr. Gedanken kreisen nur um dich. In deiner Welt verliere ich mich. Bin wie benommen und wart auf die Nacht. Denn tausend Volt spür ich unter meiner Haut. Will bei dir sein, bis der Morgen graut. In der Tiefe der Nacht wird es hell, wenn ich deine Augen seh. In der Tiefe der Nacht spür ich nur deine Seele ganz nah. In der Tiefe der Nacht, wenn das Dunkel uns ganz und gar umschließt, wird die Liebe uns ganz allein gehören für alle Zeit. Immer wenn mich dein Kuss berührt und mein Verlangen Liebe spürt, muss ich dir sagen, ich bleibe bei dir. Egal was passiert, wenn alle Sterne auch verglühen, wenn Licht und Sonne untergehen. In der Tiefe der Nacht wird es hell, wenn ich deine Augen seh. In der Tiefe der so oft saß ich wieder mal mit meiner Freundin in Casablanca. Wir tranken unsere Cola und beobachteten die Jungs auf der Tanzfläche. Plötzlich sah ich dich. Unsere Blicke trafen sich und es durchzog mich wie ein Blitz. Niemals zuvor hatte ich so etwas erlebt. Wir schauten uns an, es war Liebe auf den ersten Blick. Mein Herz schlug schnell. Ich setzte mich zu dir und ich hatte Angst, dass du mich vielleicht nicht mögen würdest. Doch nie werde ich vergessen, was ich fühlte, als du deinen Arm um mich legtest. Schon spät, kein Bus fuhr mehr. Obwohl du ganz woanders wohnst, brachtest du mich bis vor meine Tür. Du merktest, dass ich fror und legtest deine Jacke um mich. Wir hatten uns so viel zu erzählen und als wir uns den ersten Kuss gaben, hatte ich das Gefühl, ich fliege mit dir. Ganz weit weg, unendlich schön. Wahnsinn! Gefühl, dich zu verlieren, macht sich in mir breit. Wir waren wie zwei Sterne, die am Himmel hoch verglühen, und wir suchten nach der Wahrheit, die nur uns allein gehört. Geworden, zerronnen, gefunden und doch verbrannt. Gehören, zerstören, Gefühle gebaut auf Sand. Ich halte dich fest, lass dich einfach nicht mehr los. Auch wenn ich mich selbst dabei verliere. Das Fieber meiner Sehnsucht ist die Fackel. Morgens ist schon fast erwacht.